Herzlich willkommen zu Fadentext, einem Strick-Podcast, in dem ich meine aktuellen Projekte vorstelle, Designer und Anleitungen bespreche und Techniktipps teile. Ja, hallo, herzlich willkommen. Aus Essen. Wie ich ja beim letzten Mal erzählt habe, bin ich umgezogen und der Umzug verlief soweit recht entspannt. Es stehen zwar immer noch ein paar Umzugskisten unausgepackt hier herum, aber im Großen und Ganzen so das Wichtigste ist soweit eingerichtet und ja, ich freue mich, dass alles soweit ganz gut über die Bühne gegangen ist. Ich habe auf meine letzte Folge so ein bisschen die Rückmeldung bekommen, dass ich da doch sehr entspannt klinge, obwohl ich umziehe. Aber ich muss dazu sagen, das ist nicht das erste Mal. Also ich bin schon 6, 7 Mal umgezogen in meinem Leben. Das ist das eine. Und zum anderen glaube ich, ist es auch gar nicht so schlimm. Also wenn man zu zweit ist und nur ein Drei-Zimmer-Haushalt hat, da hat man nicht so viel Kram und ich glaube, das ist wesentlich leichter, als wenn man als Familie in ein anderes Haus zieht oder so. Also da ist doch einiges mehr zu erledigen. Das ist das eine. Und zum anderen war es auch so, wir sind das letzte Mal 2015 umgezogen, Ende 2015, und dann wurde der Standort von meinem Mann geschlossen, also von dessen Firma. Und da war irgendwie dann mehr oder weniger klar, dass wir sowieso wahrscheinlich umziehen werden müssen wegen einem Jobwechsel. Und ich empfand so diese ganze Zeit in der alten Wohnung ein bisschen als belastender. So dieses Wissen, okay, irgendwann müssen wir hier sowieso raus. Aber es kann quasi ganz schnell gehen. Und deswegen haben wir uns in der alten Wohnung nie so richtig eingerichtet. Und im Rückblick empfand ich so die Zeit schon als jetzt nicht super belastend, aber halt auch nicht als super toll, weil man dann halt, wenn man weiß, man ist nur auf dem Sprung, dann macht man sich's nie richtig schön, ne? Weil dann möchte man sich das nie so richtig, ja, möchte man das nicht so ausleben. Von daher bin ich jetzt ganz froh, dass der Wandel jetzt gemacht worden ist oder dass der Ortswechsel jetzt bewältigt wurde. Die Wohnung ist zwar nicht ganz so schön wie unsere alte. Also wir hatten in Brandenburg eine super, super schöne Dachgeschosswohnung gefunden. Also da trauere ich echt noch hinterher. Aber auf der anderen Seite haben wir in Essen eine super gute Infrastruktur. Also ich bin schon froh allein, dass es hier wieder Wollläden gibt in einer Entfernung, die zu machen ist. Und der Vermieter ist auch total nett. Also bei uns war jetzt in der Küche, da hat so eine Leitung getropft oder so. Und ich glaube, laut Mietvertrag wären wir da eigentlich theoretisch auch selber in der Pflicht, einen Klempner zu bestellen. Aber der rückt dann halt dann direkt selber mit seinem Werkzeugkasten an. Und ich glaube, der hat dann so eine Stunde oder zwei kniend bei uns oder unter der Spüle verbracht. Ich hatte schon ein bisschen schlechtes Gewissen, weil er so rumgeflucht hat, aber nee, also das hat er echt gerne selber gemacht, hat es auch angeboten und das, finde ich, entschädigt doch auch wieder für einiges. Genau, ja. Was gibt es sonst noch? Also so viel hat sich dann leider auch nicht getan bei mir. Also was heißt leider? Ja, stricktechnisch hat sich ein bisschen was getan. Da werde ich dann aber auch gleich drauf zu sprechen kommen. Vorab möchte ich mich noch ganz schnell bedanken für die Kommentare zur letzten Folge. Und zwar hat Julia 401, Schlumpfine, Käthe, Heike, Frau Leo, jetzt kocht sie, Maggie Vienna und Heike 0307 Rückmeldungen hinterlassen. Und da habe ich mich auch ganz doll darüber gefreut. Ja, worum geht es in dieser Folge? Ich glaube, ich werde die Folge relativ kurz und knackig halten. Die Themen werden wie immer sein aktuelle Projekte. Dann werde ich in den Inspirationen kurz von 1, 2 Pullovern berichten, die mir ganz gut gefallen, beziehungsweise auch noch von einem Tuch. Und zum Thema Sammelsurium habe ich nicht ganz so viel. Ich denke mal, Ja, doch, ich hatte so ein paar Gedanken, die ich mir zum Thema Anleitung gemacht habe. Und die werde ich dann am Ende nochmal ganz kurz loswerden. Gut, dann starte ich mal mit den aktuellen Projekten. Also, ich weiß gar nicht mehr, ob ich davon erzählt habe. Doch in der letzten Folge habe ich davon erzählt, dass ich noch eine Anleitung von Brooklyn Tweed gestrickt habe und zusammengenäht habe. Und da fehlt aber leider noch der Halsausschnitt. Das ist bei dem Breton Pullover. Gut, davon kann ich ja dann vielleicht das nächste Mal noch berichten. Ich habe sowieso auch noch gar keine schönen Fotos und nichts, weil die Kamera in irgendeiner Ecke rumliegt und mein Mann auch gerade nicht greifbar ist, um schöne Fotos zu machen. Also im Gegensatz zu vielen anderen macht mein Mann gerne meine Pullover-Fotos, habe ich festgestellt. Und ich nehme das gerne in Anspruch dann, wenn er das natürlich anbietet. Gut, aber da er da gerade nicht greifbar ist, werde ich das auf nächste Folge vielleicht verschieben und nochmal kurz davon erzählen. Aber das auch nur so am Rande, falls ihr nochmal bei mir spicken geht in meine Ravelry-Projekte, wenn ich diesmal von irgendwas erzähle. Also ich werde diesmal wahrscheinlich nicht unbedingt schöne Fotos parat haben, weil sich das zeitlich irgendwie noch nicht hat machen lassen. Wird aber dann nachgereicht. Also ich freue mich selber immer total, wenn andere schöne Tragefotos haben. Allein, dass man halt auch sieht, wie irgendwas sitzt. Gut. Trotzdem war ich noch ein bisschen im Oberteilewahn und habe direkt ein anderes Pullover-Projekt angefangen. Und zwar habe ich den Corrugated Box angeschlagen. Das ist eine Anleitung von der Designerin Hinterm Stein. Der Corrugated Box ist ein Pullover und wird so gestrickt, also hat eine interessante Konstruktion. Man fängt am rechten Ärmel an und strickt quasi vom Ärmelbündchen hoch bis zur Schulter. Dann von der Schulter strickt man direkt den ganzen Nackenbereich bis zur anderen Schulter und von da wieder runter bis zum anderen Ärmelbündchen. Und das Ganze eben in Rippen, so drei rechts, drei links. Und dann nimmt man anschließend Maschen auf, oben an der Brust quasi, ne? Und man nimmt die halt auf und strickt von da den Pullover runter. Insgesamt ist der Look total schön, also es sieht ein bisschen boxy aus. Aber gleichzeitig macht es eine schöne Figur, weil rechts und links, längs an den Seiten noch so Rippen quer, also nicht quer, ja doch so ein bisschen angeschrägt nach vorne verlaufen. Das sieht sehr schön aus. Es ist zwar boxy, aber auf der anderen Seite sieht es nicht so kastig aus, sondern man hat schon noch ein bisschen eine Formgebung durch diese Rippen. Und mir hat der Pullover schon total gut gefallen. Ich glaube, ich habe in einer älteren Folge auch schon davon berichtet. Und ich hatte Wolle bestellt bei Colormart. Das ist eine Mischung aus Merino, Viskose und ich glaube ein ganz kleines bisschen Kaschmir oder Seide ist da noch drin. Gut. Also ich hatte den angeschlagen, weil ich dachte, das ist eigentlich das perfekte Mindless-Projekt. Das schreiben auch ganz, ganz viele Leute in den Kommentaren zu der Anleitung, eben weil man nur mit dem Ärmelbündchen anfängt und erstmal so drei rechts, drei links so schön hochstrickt und sich da erstmal noch gar nicht so viel Gedanken machen muss um die Formgebung irgendwie am Körper. Aber ich habe dann relativ schnell festgestellt, dass mich das Stricken total nervt oder dass ich komme mit der Anleitung nicht klar. Woran liegt das? Ich weiß es nicht. Also ich bin ehrlich, ich habe die Anleitung heruntergeladen, als ich sie mir gekauft habe und habe sie einmal so überflogen und wusste schon, okay, das wird einfach nur anstrengend. Ja, ich finde die Anleitung einfach super schwer von der Schreibweise her. Also für mich, ich steige da nicht durch so schnell. Und ich muss immer wieder, auch beim Stricken, immer wieder nachschlagen, nachlesen und nochmal irgendwas korrigieren. Und oh, also das ist das eine, was ein bisschen nervt. Und das andere, das hätte ich mir aber auch selber überlegen können, was mich auch nervt, war dieses Stricken von einem Ärmel, dann über den Nacken- und Schulterbereich hinweg, dann den zweiten Ärmel. Das ist einfach, im Prinzip strickt man halt ungefähr 1,5 bis 2 Meter Schlauch in Rippen. Und es ist einfach nervig. Es macht keinen Spaß. Also ich war dann auch relativ schnell, nachdem ich ein, zwei Mal auch noch ribbeln musste, weil irgendwas nicht gepasst hat, war ich dann so weit, dass ich gesagt habe, okay, da muss jetzt erstmal was anderes her. Und ich habe dann direkt einen Mini-Mania-Scarf von Sarah Core angefangen. Der Mini Mania Scarf ist ein super cooles Resteprojekt. Das ist ein Schal, der von der Längsseite angefangen wird und den man eigentlich aus Wollresten strickt. Also man nimmt Wollreste und strickt immer eine Reihe und nimmt dann und lässt und schneidet dann den Faden ab. Und dann nimmt man ein zweites Stück und strickt wieder eine Reihe und schneidet wieder ab. Und aus diesen Anfangs- und Endfäden macht man hinterher einfach die Fransen vom Schal. Und das Strickmuster selber ist so ein Hebemaschenmuster. Und das kommt mit unterschiedlichen Sockenwollen super gut raus. Man meint gar nicht, wie gut sich das kombinieren lässt, obwohl Wollen teilweise von der Farbe her total unterschiedlich sind. Und das hat einfach nur Spaß gemacht. Also ich habe da angefangen, ich konnte schon gar nicht mehr aufhören fast. Ich habe ganz, ganz viel Sockenwolle geerbt. Und zwar habe ich letztes Jahr einer Freundin geholfen, das Haus so ein bisschen auszumisten, also ihr Elternhaus auszumisten. Es war nämlich geplant, aus diesem Elternhaus quasi ein Mehrgenerationenhaus zu machen. Also wir haben einfach die eine Hälfte ausgemistet, damit sie dann da einziehen kann. Und da hat sich echt so einiges gefunden. Unter anderem eben 2 Tüten mit Sockenwollenresten, die sogar noch irgendwie von ihren Großtanten waren. Und ich glaube, die sind auch schon vor 20 Jahren verstorben. Also da kann man mal sehen, wo sich noch irgendwo Stash rumtreibt. Ne? Und also ich habe natürlich die Tüten, ich habe mir das gleich gesichert. Die waren fest verschlossen, also die waren gut verknotet und auch noch ein Gummiband oder so rum. Also die müffeln noch nicht mal. Und ich habe mich da natürlich total drüber gefreut. Also es ist so, ja, ich finde so eine Tüte voll mit unterschiedlichen Miniskins mit unterschiedlichen Farben. Das ist wie so eine Tüte Bonbons. Also man will nur reingreifen und eins anstricken und noch eins anstricken und noch eins anstricken. Genau, also daraus stricke ich das ja jetzt. Das macht super viel Spaß. Wobei ich davon ausgehe, dass dieser Schal jetzt ein bisschen dauern wird, weil das Hebemaschenmuster sorgt dafür, dass die Reihen sehr, sehr eng ausfallen. Also ich schätze jetzt mal, also man muss schon sehr lange stricken, wenn man da den Schal fertig haben will von 20 Zentimetern oder so. Könnte mir vorstellen, dass man da ungefähr, also ich komme bei 10 Zentimetern bestimmt auf 50 bis 60 Reihen, würde ich jetzt denken. Aber das stört mich irgendwie gar nicht so, weil ich stricke da immer mal zwischendurch mal dran, wenn mir langweilig ist oder ja, wenn ich da jetzt gerade keine große Lust habe, irgendwie rumzudenken. Und ja, ist total cool. Und an dem Schal habe ich dann genau in der Zeit so rumgestrickt, als es einfach ein bisschen stressiger war mit dem Umzug. Ja, eine lustige Begebenheit war noch, als wir unterwegs waren, standen wir an der Tankstelle. Ich war auf dem Beifahrersitz und habe gestrickt und hatte so in 3 unterschiedlichen Gefrierbeuteln meine Miniskins verteilt. Und mein Mann hat gerade getankt und hat dann die Beifahrertür aufgemacht, weil er irgendwas von mir wollte. Und dann ist so eine Tüte umgekippt und es sind lauter Miniskins daraus auf diese Tankstellenboden gefallen. Also okay, nicht so viele, ich glaube nur 2 oder 3. Aber wir haben die dann ganz schnell eingesammelt. Und als wir weg sind, habe ich mich auch noch mal umgedreht, um zu gucken, ob da auch echt kein Stück Wolle liegt. Weil ich glaube, alle Autofahrer dahinter werden sich auch ihren Teil gedacht haben. So ein bisschen, man macht die Tür auf und dann kommt einem gleich so ein Wolllager entgegen. Naja. ja, auf jeden Fall, als ich da eine Weile dran rumgestrickt hatte, hatte ich mich soweit auch wieder beruhigt und habe mich dann wieder gewappnet gesehen, um mit diesem Oberteile-Projekt weiterzumachen, mit diesem Pullover-Projekt. Ja, was war da? Ja, genau, da war ich schon oben an der Schulter endlich, an der einen Schulter und musste quasi rüberstricken zum anderen Schulterbereich und musste dann auch noch für den Halsausschnitt eine Öffnung quasi lassen. Also das war echt, ne, egal, ich lasse mich jetzt nicht darüber aus. Auf jeden Fall, es war nicht schön. Und dann hatte ich an den anderen Schulterpunkt rüber gestrickt und da, um dann zu merken, dass ich mich da auch schon wieder verrechnet habe irgendwie. Und dann hat es mir schon wieder gereicht und ich wollte wieder lieber was anderes machen. Und das war dann genau zu der Zeit, als ein neues Tuchprojekt oder eine neue Tuchanleitung von Melanie Berg rauskam. Und zwar ist das Pattern Whiteout. Das ist ein ganz, ganz großes Tuch in Kraus, mit Kraus-Rechts-Streifen. Also es wird in 2 Farben gestrickt. Und am Anfang hat man in diesen 2 Farben immer so Kraus-Rechts-Streifen und dann kommt ein Stück Lace in einer Farbe und daran schließt sich dann wieder ein Kraus-Rechts-Teil in 2 Farben an, sodass es schön gestreift ist und daran wieder Lace. Und das Tuch ist recht groß, also so 2 Meter lang sein, glaube ich, und ungefähr so 70 cm tief. Und als das Tuch rauskam, habe ich mich schon sofort darin verliebt. Also ich fand es super, super schön und auch relativ alltagstauglich. Und ich hatte ja noch von meinem letzten Wollfestbesuch in Hamburg so Mohair-Garn da von Kana. Kana ist eine dänische Firma und dafür, dass die Wolle Mohair ist, ist sie nicht ganz so flusig. Also man hat zumindest den Eindruck, dass sie nicht ganz so fluffelig ist und nicht so viel Flusen hinterlässt. Und ich hatte noch 3 Farben da, und zwar grau und, also hellgrau, dunkelgrau und türkis. Und ja, also da habe ich dann, also ich habe die Anleitung gesehen und ich habe quasi sofort die Wolle gewickelt und angefangen. Jetzt habe ich ja das letzte Mal oder irgendwann schon mal relativ viel rumgelästert über Kraus rechts. Deswegen habe ich den Streifenpart dann auch stattdessen in glatt rechts gemacht. Habe am Anfang den ersten Streifenpart habe ich mit dunkelgrau und türkis gemacht. Dunkelgrau als Hintergrundfarbe und dann darauf so ganz dünne türkise Streifen. Dann habe ich, als das Dunkelgrau ausging, einen hellgrauen Lace-Part angeschlossen. Der Lace-Part war relativ kompliziert, weil man sowohl in den Hin- als auch in den Rückreihen so Yarn-Overs und Knit-Togethers und so hatte. Aber es hat sich trotzdem, also ich habe das ganz gut in den Kopf bekommen, so, das war relativ gut im Kopf zu behalten. Und ja, und dann habe ich direkt weitergemacht und habe das Hellgrau als Hintergrundstreifen, also als Hintergrundfarbe gelassen, habe wieder türkise Streifen reingemacht und dann den nächsten Lace-Teil angefangen. Und das Tuch ist dann relativ schnell fertig geworden. Also ich habe, ich glaube, nur 10 Tage oder so gebraucht, aber ich habe da auch viel dran gestrickt. Es hat total viel Spaß gemacht. Ja, und jetzt ist es fertig und ich bin sehr glücklich damit. Es ist mein erstes großes Tuch, glaube ich. Und ich kann mir vorstellen, dass ich ab jetzt öfter Tücher stricken werde, weil ich, also vielleicht liegt es auch gerade an der Kälte allgemein, aber seit einem halben Jahr oder seit einem Jahr Nee, seit einem halben Jahr, seit ein paar Monaten ist es schon so, dass ich ganz viel Tücher auf Ravelry stalke, weil ich, also mir ist immer so kalt oft. Vielleicht muss ich aber auch einfach nur mal ein bisschen mehr Sport machen. Kann auch sein, sage ich mal. Gut. Ja, jetzt hat mich gerade so eine Meldung von meinem Computer rausgebracht über irgendeine Schadsoftware. Entschuldigung, jetzt war ich kurz abgelenkt. Also von dem Tuch möchte ich eigentlich auf jeden Fall noch schöne Fotos machen. Da bin ich relativ ehrgeizig. Ich finde das immer so schade, wenn man das nicht so schön sieht auf Bildern. Aber ich muss mal gucken, wie man das gut bewältigt. Also wie macht man schöne Tragefotos von Tüchern? Ich weiß es nicht. Ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben und werde es ausprobieren. Und dann könnt ihr euch vielleicht auch selber einen Blick, nochmal ein Bild machen. Auf jeden Fall, ich denke, ich werde auch das Tuch nochmal nachstricken. Dann auch wahrscheinlich wirklich in zwei Farben. Da ist es dann doch noch ein bisschen schöner. Und ich freue mich da auch schon drauf, das nochmal zu machen. Aber jetzt möchte ich doch erstmal testen, wie oft ich das eine anziehe. Ist vielleicht auch nicht schlecht, ne? gut, und dann war ich mit dem Tuch fertig. Dann hatte ich mir eigentlich schon überlegt, mich jetzt doch noch einmal diesen Pullover zuzuwenden und zur Not einfach ja, das Garn für was anderes zu verwenden. Ich glaube, das Problem ist auch gar nicht so sehr die Anleitung. Das Problem bin schon auch definitiv ich. Ich habe im Moment nicht so wirklich Lust, irgendwie mich so detailreich in irgendeine Anleitung reinzudenken. Oder ich habe auch keine Lust, ständig mit einer Anleitung neben mir zu stricken und alle 5 Minuten oder alle 10 Minuten reingucken zu müssen, ob ich jetzt noch in der richtigen Reihe bin und ob ich jetzt hier was zwei Maschen links zusammenstricken muss oder zwei rechts zusammen. Oder ja, die Designerin hat in der Anleitung auch recht nicht so ganz gängige Abnahmekürzel geschrieben oder welche, die ich jetzt als nicht so gängig empfinde. Und ja, gut. Ich habe dann jetzt vorgestern auf jeden Fall mich dann dem Ganzen nochmal gewidmet, habe das nochmal ausprobiert und der Ärmel hat sich jetzt relativ gut stricken lassen. Von daher werde ich jetzt mal gucken, ob ich den Pullover nicht doch noch fertig bekomme. Ja, und das war es eigentlich soweit von meinen aktuellen Projekten. Das ist eigentlich relativ vieles, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall bin ich zufrieden. Ja, weiter geht's mit den Inspirationen. Also ich muss zugeben, so ganz viele Inspirationen habe ich im Moment nicht. auf der einen Seite will ich alles Mögliche stricken, aber auf der anderen Seite habe ich im Moment, wie ja vorhin auch schon gesagt, nicht so wahnsinnig Lust, komplizierte oder ja friemelige Sachen zu stricken, weil mir da gerade auch irgendwie die Muße dafür fehlt. Aber ich bin immer noch am Überlegen, was ich mit der Wolle machen soll, die ich von der Decke noch übrig habe vom letzten Jahr. Da hatte ich ja so eine Decke gestrickt für meine Schwester. Und da ist noch ein bisschen Wolle übrig in Weiß und Lila, Blau, Grün. Ja, und da bin ich irgendwie total jetzt dem Gedanken aufgesessen, dass ich einen Hepp daraus stricken möchte. wobei da sich das Problem noch ein bisschen stellt, dass ich nur von der weißen Farbe ganz viel da habe und von den anderen nicht so viel. Und von daher, wenn ich diesen Hepp stricken würde, ein Hepp ist ja so eine Art Decke, das wisst ihr ja, glaube ich, auch schon. Also ein großes Tuch oder eine kleine Decke, die früher wohl auf den Färöer Inseln ganz oft gestrickt und getragen wurde. Also mehr gibt mein Halbwissen gerade nicht her. Genau, und diese Hepps, die hat man wohl immer mit so einer Art Quadrat angefangen und hat dann außen eine schöne Lace-Umrandung dran gestrickt. Es gibt zwei Versionen, die mir super gut gefallen. Das ist einmal Hansel von Gudrun Johnston. Und dann gibt es noch eine andere Anleitung und das ist Quill von Jared Flood. Ja, Quill gefällt mir ein kleines bisschen besser. Das Lochmuster daran ist auch ein ganz kleines bisschen schöner, obwohl sich die Anleitungen sehr, sehr ähnlich sind. Deswegen werde ich die jetzt gar nicht so in der Tiefe beschreiben. Weil, wie gesagt, es ist einfach nur bei beiden Mustern ein Quadrat, dann eine Loch, also ein Lace-Teil dran gestrickt. Und genau, das war es eigentlich. Der Unterschied ist, dass bei der Anleitung von Jared Flood diese Lace-Bordüre längs angestrickt wird. Das muss man sich vorstellen wie so ein I-Cord-Rand. Da nimmt man ja auch immer normalerweise an der Kante immer nur jeweils eine Masche auf. Und ich glaube, das ist super nervig, das zu stricken. Und bei Gudrun Johnston ist es wohl so, dass man den Lace-Part anstrickt, indem man quer einmal an den Reihen alle Maschen auf einmal aufnimmt und dann halt einmal in der Runde immer diesen Lace-Rand strickt. Wie gesagt, ein bisschen bin ich noch am Debattieren, ob ich das tatsächlich mache, weil zum einen steht mir Weiß halt überhaupt nicht. Und ich würde jetzt auch gar nicht wirklich mir noch andere Wolle dafür kaufen wollen, sondern ich hätte das, wenn dann, schon eher als Resteprojekt angedacht. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass ich das einfach stricke und als Babydecke irgendwie dann verschenke oder so. Wobei halt die Holst super soft, zum einen nicht wirklich super soft ist und zum anderen weiß ich nicht, wie viel Sinn das macht, eine weiße Babydecke zu verschenken. Und normalerweise verschenke ich für Babysachen gerne Garne, die keine Feinwäsche sind, sondern die man dann ohne Probleme auch schon mal in die Farbwäsche geben kann. Das ist ja sonst immer blöd. Ja, von daher bin ich noch ein bisschen im Überlegen, ob ich das jetzt einfach auf Risiko stricke. Und einfach, weil es mir so gut gefällt und dann eventuell das Ganze irgendwie erstmal einlagere, bis mir ein guter Zweck einfällt oder ob ich es vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, über Ravelry verkaufe oder so. Wobei ich glaube auch nicht, dass ich da so viel, ich glaube nicht, dass ich da so viel Gegenwert bekomme. Oder ich glaube auch nicht, dass andere so begeistert sind von der Idee, eine Babydecke aus eben keinem Superwash-Garn zu kaufen. Von daher muss ich da noch mal ein bisschen in mich gehen und überlegen. Aber auf jeden Fall finde ich Hebs total schön im Moment. Und doppelt genommen als Tuch fände ich sowas eben auch total schön. Genau. Dann ist mir noch ein Pullover-Projekt oder ein Muster von Emma Herzog noch ins Auge gestochen. Die Anleitung nennt sich Pescadero und ist eine Raglan-Konstruktion. Und der ganze vordere Teil ist eben im Lace gestrickt, in so einem Lochmuster, was relativ kleinteilig ist. Also es gibt mehr so einen Netzmustereffekt. Nicht ganz so doll, aber schon so ein bisschen. Und ich finde das sehr schön. Amy Herzog selbst schreibt dazu, dass die Raglan-Linien wohl besonders schön verlaufen sollen. Das ist ein sogenannter Compound-Raglan. Das hat mir erst nichts gesagt. Ich habe dann ein bisschen rumgesucht. Und ein Compound-Raglan unterscheidet sich von einem normalen Raglan wohl so, dass die Zunahmelinien vom Raglan nochmal am Anfang ein bisschen steiler verlaufen. Also auf jeden Fall soweit, wie ich das verstanden habe. Also alleine deswegen reizt mich das natürlich auch ein bisschen und aber weil ich die, weil ich das auch finde, dass das ein schöner Pullover ist. Und noch dazu ist der Pullover, wird auch in Teilen gestrickt und hinterher zusammengenäht und im Moment kommt mir diese Art der Konstruktion auch ein bisschen mehr entgegen. Ja, weil ich ja, wie ich auch das letzte Mal schon erzählt habe, gar nicht so die Probleme habe mit dem Zusammennähen. Also ich habe festgestellt, so schlimm ist es nicht. Und ich finde es mittlerweile eigentlich auch ganz bequem, wenn man immer nur ein Teil auf dem Schoß liegen hat und nicht direkt so ein halbes Oberteil. Von daher, ja, ich war heute auch direkt mal in einem Wollladen hier in Essen und hatte Glück. und habe schöne Wolle gefunden und bin auch am Überlegen, ob ich den dann direkt als nächstes anschlage. Aber das darf ich natürlich erst machen, wenn ich mit dem aktuellen Projekt durch bin, ne? Ist schon klar. Genau. Ja, und das war es eigentlich schon so zum Thema Inspirationen. Also ja, so viel habe ich da diesmal gar nicht für euch. Ja, und dann ganz zum Ende kommen noch so ein, zwei Gedanken zum Thema Anleitungen. Gut. Also, ja, ich habe eigentlich überlegt, ob ich das Segment oder so diesen Punkt jetzt so Anleitungen und Kosten oder Anleitungen und Geld nenne. Aber ich glaube, im Prinzip geht es mehr so um Anleitungen und das, was man erwartet. Mir ist aufgefallen, oder jetzt auch in der letzten Zeit, ist es eher so, dass ich eigentlich am liebsten Anleitungen von Brooklyn Tweed mag oder auch von Amy Herzog. Und das liest man ganz oft bei Ravelry, aber mir ist es natürlich auch schon aufgefallen, dass die Anleitungen relativ gesehen schon recht teuer sind. Also Brooklyn Tweed Anleitungen kosten, wenn man die Steuer irgendwie mit reinrechnet, ungefähr so 9 Euro. Und bei Amy Herzog ist man mit 12,50 Dollar dabei, was wahrscheinlich so umgerechnet auch so 11, 12 Dollar sein dürften. Und ja, ich hatte schon selber oft so mir Gedanken gemacht oder gedacht, boah, oh, das ist ja teuer und so. Man liest es auch oft, wie gesagt, im Forum. Und gerade jetzt, wo ich so eine Anleitung stricke und nicht so ganz gut damit klarkomme, ist es schon so, dass mir mehr bewusst wird, was ich eigentlich von der Anleitung erwarte. Und das ist eben oft nicht das, was ich bekomme. Also ich bin relativ ungeduldig und mir sind zum Beispiel 10 Seiten Text im Prinzip zu viel. Also wenn es nach mir ginge, rein nach dem, was ich möchte, gar nicht nach dem, was andere möchten oder was der Designer da jetzt leisten kann in dem Format, das er hat und in dem Layout, das er eben nun mal irgendwie gewählt hat, wäre es mir trotzdem am liebsten, man hätte hier 3-4 Seiten, eine Skizze und das Ganze so durchschaubar, dass ich das gut umrechnen kann, weil ich sowieso immer umrechnen muss. Und fertig. Ich glaube, ich bin so eigentlich die typische Zeitschriftenstrickerin, so diese typische, ich bevorzuge eigentlich Anleitungen, wie man sie früher in, oder wie man sich jetzt auch noch in Zeitschriften findet, wo sich eine Maßzeichnung befindet, ein bisschen Text und das Ganze auf möglichst wenig Raum. Und ja, das ist halt das nicht unbedingt das, was die meisten Designer liefern. Und übrigens Brooklyn Tweed auch nicht, also dieser Breton Pullover, das waren ja auch 10 Seiten Text, durch die man da erstmal durchsteigen musste. Ja, das sind natürlich meine persönlichen Befindlichkeiten. Ich merke auch, dass ich einfach da mich wahrscheinlich total von vielen anderen Strickern unterscheide, die da viel lieber mehr an die Hand genommen werden möchten und die das super finden, wenn sie da nicht viel rumrechnen müssen, sondern halt selber gucken, dass sie einfach nur auf die Maschenprobe kommen und das Ganze dann nur stumpf nachstricken. Es ist auf jeden Fall so, dass ich weiß, dass es subjektiv ist. Auf der anderen Seite habe ich jetzt mal umgerechnet und ich sage mal so, wenn ich 5 Euro zum Beispiel für eine Anleitung ausgebe, dann ist das zwar relativ günstig, wenn man jetzt das komplette Spektrum einmal anlegt, aber wenn ich dann nochmal irgendwie alles umrechnen muss, nochmal gucken muss, ob auch die Maße stimmen. Also wenn ich viel Zeit investieren muss, um das irgendwie so für mich machbar zu machen, dann empfinde ich das eher als teuer. Also ich rechne meine Zeit, die ich benutze, um irgendwas umzurechnen, anzupassen, damit rein. Und diese Zeit, die wiegt für mich in Relation zu dem Geld, das ich für Anleitungen ausgebe, mehr. Und ich meine, es ist ja auch eigentlich so. Also wenn wir arbeiten würden, theoretisch, wir bekommen ja auch Geld für unsere Zeit, die wir da sitzen. Und klar ist es so, dass Stricken ein Hobby ist und dass man da halt ein bisschen Zeit verwendet. Ich meine, ich rechne jetzt auch vielleicht nicht unbedingt die ganze Zeit in Euro um, die ich zum Beispiel für den Haushalt brauche oder fürs Pendeln brauche oder für irgendwas. Aber für mich persönlich ist es tatsächlich so, dass sich das so hochrechnet. Und wenn ich dann halt anlege, dass vielleicht eine Anleitung 10 Euro kostet, dann finde ich das in der Relation natürlich viel Geld. Wenn ich überlege, dass ich auch für eine andere Anleitung vielleicht nur 5 Euro bezahle, das stimmt schon. Aber ich rechne dann halt auch so, wenn ich 10 Euro für eine Anleitung ausgebe und dann aber weniger daran rumrechnen muss, als zum Beispiel an einer 5 Euro Anleitung, dann hat sich das für mich auch schon wieder gelohnt. Und wenn ich, und genau was ich auch noch im Kopf habe zu dem Punkt ist, die wenigsten von uns stricken einen Pullover in 1 oder 2 Wochen. Ne? Und theoretisch kann man ja auch eine Anleitung benutzen und noch einen Pullover und noch einen stricken. Also es ist ja nicht so, dass man 10 Euro dafür bezahlt, um einen Pullover stricken zu können, sondern man bezahlt irgendwie 10 Euro dafür, um nach dieser Anleitung den Pullover stricken zu können, kann aber noch einen und noch einen stricken. Das ist das eine. Und das andere ist, dadurch, dass, also ich brauche zumindest oft 2 Monate auf jeden Fall für einen Pullover. Das heißt, ich bezahle vielleicht im Monat 5 Euro dafür und pro Woche ungefähr 1-2 Euro. Und wenn ich das halt dann zugrunde lege, dann verstehe ich manchmal nicht, wenn ich irgendwo Kommentare lese, dass eine Anleitung so teuer ist. Weil ich mir denke, ja, okay, aber für die Wolle gibt man sehr viel mehr Geld aus. Also man gibt für eine Wolle oft, also da ist ja alles Mögliche ist da drin. Und dann verstehe ich nicht, warum die Leute, die oft auch bereit sind, für ein schönes handgefärbtes Garn so viel Geld auszugeben, warum die Leute sich dann auch dann oft sagen, eine Anleitung ist zu teuer, das verstehe ich nicht so ganz, weil das irgendwie in keiner Relation steht. Und ich verstehe auch nicht so ganz, warum das jetzt so schlimm ist, zum Beispiel 10 Euro zu verlangen. Also ich verstehe es wirklich nicht. Und ich glaube, ich hätte da wirklich mal gerne Feedback dazu, wie ihr das empfindet. Weil wie gesagt, für mich ist es mittlerweile so, ich tendiere mittlerweile immer mehr dahin, dass ich eher sage, okay, ich habe hier vielleicht 1 oder 2 Designer oder 3 oder 4, deren Schreibweise ich gut finde, die ich so finde, dass es für mich eingängig ist. Und dann bin ich vielleicht eher bereit, da ein bisschen mehr Geld hinzulegen. Weiß dann aber auch, wenn ich das lese, dann kann ich irgendwie direkt anfangen zu stricken und muss nicht noch mir da 2-3 Stunden irgendwie Gedanken machen. Und wie gesagt, ich weiß schon sehr wohl, dass es subjektiv ist. Also es gibt total viele andere Personen, die meine präferierte Schreibweise total doof fänden und lieber andere Anleitungen lesen. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Und ich glaube, am allerliebsten wäre es mir mittlerweile, aber ich weiß, das wird nie passieren, aber am allerliebsten wäre es mir, wenn man 1 oder 2 Euro schon mal ausgeben kann, einfach um schon mal einen Überblick über die Anleitung zu erhalten. Also wenn man einfach mal 1 Euro ausgeben kann und so ganz kurz die Anleitung überfliegen dürfte und einfach gucken dürfte, ob das ungefähr so vom Aufbau her das ist, was einem zusagt. Aber das sind natürlich wiederum dann totale Feinheiten. ja. Aber man kann ja mal träumen, ne? Ja, wie gesagt, also ich finde es wirklich spannend, da eure Gedanken dazu zu erfahren oder zu hören. Ansonsten bin ich da auch schon wieder am Ende dieser Folge. Wer es bis zum Ende geschafft hat, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören und wünsche euch noch eine schöne Woche. Genau, ihr könnt mir gerne Rückmeldungen zu der Folge hinterlassen, entweder auf meiner Seite www.fadentext.de Ich bin auf Ravelry als Lena Strickt unterwegs und ich habe einen Thread in der Gruppe Podcasting auf Deutsch. Und dort könnt ihr auch gerne kommentieren, wenn ihr möchtet. Ja, habt noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss.